So, also wenn du mehr Fülle erfahren willst, privat in einer Liebesbeziehung oder beruflich, dann öffne dich der machtvollen Kunst der Kommunikation. Kommunikation ist Schöpfung. Die Art, wie du in jedem Augenblick, zum Beispiel jetzt, mit dir kommunizierst, öffnet oder verschließt dein Potenzial. Anders ausgedrückt, wie du mit dir sprichst, ist der Schlüssel zu deiner inneren Fülle. Die Art, wie du mit anderen Menschen kommunizierst, trennt oder verbindet euch. Wenn du erfolgreich kommunizierst, baust du eine Brücke zwischen deinem und meinem Reichtum und gemeinsam erschaffen wir dann viel mehr. Du hast sicher auch schon erlebt, wie ein einziger neuer Gedanke deine Stimmung komplett gekippt hat. Zum Beispiel aus dem Frust in die Freude. Oder wie ein aufrichtiges Kompliment ein scheinbar festgefahrenes Gespräch wieder in den Flow gebracht hat. Kommunikation macht Fülle sichtbar. Du lebst immer in der Fülle. Wenn du im Augenblick noch nicht ausreichend Fülle in deinem Leben erfährst, liegt es entweder an deiner begrenzenden Kommunikation nach innen oder nach außen. Im Jahre 1999 veröffentlichten mehrere visionäre Entrepreneure das sogenannte Clue Train Manifest. Eine Abhandlung von 95 wegweisenden Thesen über das Zeitalter des Internets. Die erste These lautet: Märkte sind Gespräche. Menschen können immer weniger verarscht werden. Wir erfahren immer schneller alles, was wir wissen wollen. Das Internet macht im Grunde genommen nur technologisch sichtbar, was die Mystiker aller Zeiten bereits wussten. Alles ist immer mit allem verbunden. Unsere Kommunikation miteinander erschafft Felder, die auf alle Beteiligten einwirken. Wenn wir das merkurische Prinzip respektlos verwenden, dann verwirrt es uns. Es vergiftet unsere Gespräche mit Unwesentlichem, mit Schein, mit Lügen. Doch wir können und müssen es auch weise nutzen, gepaart mit Ethik und Herz. Und dann schwingen wir uns in einer schöpferischen Kommunikation miteinander in die Höhe. Dann legen unsere Interaktionen zwischenmenschlichen, aber auch ökonomischen Reichtum zutage. Indem wir miteinander bewusst kommunizieren, erschaffen wir bewusst unsere Zukunft. Wenn du reicher leben willst, lerne erfolgreicher zu kommunizieren. Umsetzungsimpulse Merkur. Genieße die geführte Meditation Erfolgreiche Kommunikation. Du findest sie im Downloadbereich auf der Website. Ich empfehle dir, mindestens ein gutes Buch zum Thema erfolgreiche Kommunikation zu lesen bzw. ein Seminar zu besuchen. Glaub mir, Kommunikation ist der vielleicht wichtigste Schlüssel für das Erblühen unserer Beziehung und den Erfolg in unserem Business. Rollenspiele und Psychodrama eignen sich hervorragend, um die eigene Kommunikationsbandbreite zu erweitern. Schreib dich doch mal in einen Tanzkurs ein. Oder tanze einfach zu Hause. Es wird dir helfen, nicht nur deinen Körper zu befreien, sondern so auch deinen Geist zu lockern und flexibler und spontaner zu kommunizieren. Wie sieht es um deine Allgemeinbildung zur Geschichte des Geldes aus? Es ist hochspannend und wichtig für alle, sich einmal mit dieser Geschichte des Geldes zu beschäftigen. Welche Beziehung hast du zum Internet? Ob du willst oder nicht, finde dich damit ab, dass es uns alle miteinander verbindet und ein entscheidendes Element der sogenannten vierten industriellen Revolution ist. Wenn du nicht von allen Energieströmen autark auf einem kleinen Bauernhof lebst, empfehle ich dir, dieses Medium achtsam zu erforschen und zu nutzen. Um nicht dem Schein des Merkurs anheimzufallen, brauchst du klare Werte, privat und beruflich. Hast du die? Sprichst du mit anderen über deine Werte? Und vor allen Dingen, lebst du sie? Achte in deinen privaten und geschäftlichen Beziehungen auf positive Werte wie Fairness und Gegenseitigkeit. Achte bei jedem Business, das du aufziehst, auf reale Wertschöpfung. Lass dich nicht durch die Gier nach leichtem Geld verführen. Achte darauf, authentisch und integer zu leben. Ehrlichkeit ist der Boden für gesunden Reichtum. Bist du selbstständig oder Unternehmer, dann brauchst du ein solides und aktuelles Marketingwissen. Es ist ein enormer Kommunikationshebel und wird dir nicht nur zu mehr Erfolg helfen, es wird dir auch viel Zeit, Ärger und Geld sparen. Social Media. Denk daran, deine Kunden informieren sich heutzutage sehr viel in den sogenannten sozialen Medien. Hier finden die für dein Business wichtigen Gespräche statt. Wenn du die ignorierst, stehst du irgendwann alleine da.